Dazu braucht man keine Laternen. Wir brauchen kein Kerzel, kein Licht, wenn's Herzel heimlich spricht. Sagst du dann, ich hab dich so gern, da leuchten zwei Augen mit Sternen, schöner als alle anderen, die am Himmel droben wandern. Drum braucht man kein Laterne, denn da willst du löschen's aus. Ich komm heut zu dir, aber nicht durch die Tür. Aber nein, ich klopf an dein Fenster an. Ich möcht dir was sagen, ich möcht dich was fragen. Es hängt unser Glück daran. Laterne, denn das willst du löschen.